Abschnitt 8 aus David Copperfield, Band 9 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 57. Kapitel: Die Auswanderer. Noch eins hatte ich zu verrichten, bevor ich mich der Erschütterung dieser Empfindungen hingeben konnte. Ich musste nämlich das Geschehene vor den Abreisenden verheimlichen und sie in glücklicher Unwissenheit scheiden lassen. Um das zu tun, hatte ich keine Zeit zu verlieren. Ich nahm Mr. Micawber noch denselben Abend beiseite und betraute ihn mit dem Auftrag, von Mr. Peggotty jede Nachricht von dem neuen Unglück seiner Familie fernzuhalten. Er übernahm das Amt mit großem Eifer und versprach, jede Zeitung fernzuhalten, die er ohne diese Vorsichtsmaßregel in die Hand bekommen konnte. »Wenn er eine in die Hand bekommt, Sir«, sagte Mr. Micawber und schlug sich auf die Brust, »so muss sie erst durch diesen Leib gehen.« Ich muss hier bemerken, dass Mr. Micawber in dem Bestreben, sich neuen gesellschaftlichen Zuständen anzupassen, eine kühne Filibustiermine angenommen hatte, nicht gerade aggressiv, aber bereit, jeden Angriff rasch zurückzuweisen. Man hätte ihn für einen Sohn der Wildnis halten können, seit längerer Zeit gewohnt, sich jenseits der Grenzen der Zivilisation aufzuhalten und jetzt im Begriff, in seine heimatlichen Wüsten zurückzukehren. Unter anderem hatte er sich einen vollständigen Wachsanzug angeschafft und einen Strohhut mit sehr niedriger Krone, der auf der Außenseite mit Pech wasserdicht gemacht war. In dieser Tracht, mit einem gewöhnlichen Schifferfernrohr unter dem Arm und einer schlauen Manier in die Wolken zu blicken, als ob er Sturm erwarte, sah er nach seiner Weise viel seemännischer aus als Peggotty. Die ganze Familie war, wenn ich mich so ausdrücken darf, in Schlachtbereitschaft. Ich fand Mrs. Micawber in dem anschließendsten und unnachgiebigsten aller Hüte unter dem Kinn zugebunden und in einem Schal, welcher sie wie ein Bündel einhüllte und auf dem Rücken mit einem festen Knoten zugebunden war. Miss Micawber war ganz in derselben Weise auf stürmisches Wetter vorbereitet und nichts Überflüssiges an ihr zu sehen. Master Micawber war kaum in seinem wollenen Matrosenhemde und den zottigsten Paar Schifferhosen, die mir je zu Gesicht gekommen sind, zu sehen, und die Kinder waren wie eingemachte Delikatessen in luftdichte Gehäuse eingeschlossen. Sowohl Mr. Micawber wie sein ältester Sohn hatten die Ärmel aufgestreift zum Zeichen, dass sie bereit seien, überall mit Hand anzulegen. So fanden Traddles und ich sie mit Anbruch des Abends an der hölzernen Treppe, die damals Hungerford Stairs hieß, und wo sie der Abfahrt eines Bootes mit einigen von ihren Sachen zusahen. Ich hatte Traddles den Unglücksfall erzählt, und er hatte ihn sehr erschüttert. Aber dass es ein Freundschaftsdienst war, ihn geheim zu halten, war nicht zu bezweifeln, und er war mitgekommen, um mir in diesem letzten Dienst zu helfen. Hier nahm ich auch Mr. Micawber beiseite und empfing sein Versprechen. Die Familie Micawber war in einem kleinen, schmutzigen, baufälligen Wirtshause, das damals dicht an der Treppe stand und dessen hölzerne Stockwerke schief über den Fluss hingen. Da die Familie als Auswanderer einiges Interesse in und um Hungerford erregte, hatte sie so viel Zuschauer herbeigelockt, dass wir gern in ihrem Zimmer einen Zufluchtsort suchten. Es war ein Zimmer, eine Treppe hoch, unter dem die Flut dahinströmte. Meine Tante und Agnes waren schon da, emsig beschäftigt, für die Kinder noch einige extra Bequemlichkeiten in Kleidungssachen zu verfertigen. Peggotty half ruhig mit und saß neben ihnen mit dem alten, gefühllosen Arbeitskästchen, dem Yardmaß und dem Stückchen Wachslicht, die nun schon so viel erlebt hatten. Es war nicht leicht, ihre Fragen zu beantworten, noch weniger Mr. Peggotty, als Mr. Micawber ihn hereingeholt hatte, zuzuflüstern, dass ich den Brief abgegeben und dass alles in Ordnung sei. aber ich tat beides und machte sie glücklich. Wenn ich durch ein äußeres Zeichen meine Gefühle verriet, so konnte das leicht auf Rechnung meines eigenen Kummers geschrieben werden. »Wann segelt das Schiff ab, Mr. Micawber?« frug meine Tante. Mr. Micawber glaubte, entweder meine Tante oder seine Frau nach und nach vorbereiten zu müssen, und sagte, eher als er gestern geglaubt hätte. »Das Boot hat Ihnen wohl Nachricht gebracht?« fragte meine Tante. »Ja, Madam«, gab er zurück. »Nun«, sagte meine Tante, »wann segelt es ab?« »Madam«, entgegnete er, »ich habe Nachricht erhalten, dass wir ganz bestimmt morgen früh vor 7 an Bord sein müssen.« »Der 1000«, sagte meine Tante, »das ist früh. Ist es wirklich so, Mr. Peggotty?« »Freilich, Madam, es geht mit dieser Flut den Fluss hinunter. Wenn Master Davy und meine Schwester morgen Nachmittag in Gravesend an Bord kommen, sehen sie uns zum allerletzten Mal.« »Und wir werden kommen«, sagte ich, »gewiss.« »Bis dahin und bis wir auf offenem Meere sind«, bemerkte Mr. Micawber und warf mir einen Blick des Einverständnisses zu, »werden Mr. Peggotty und ich beständig die schärfste Aufsicht über unsere Sachen führen.« »Meine liebe Emma«, sagte Mr. Micawber und räusperte sich in seiner großartigen Weise, »mein Freund Mr. Thomas Treadle ist so gütig, mir ins Ohr die Bitte zu flüstern, dass er sich erlauben darf, die zur Anfertigung einer mäßigen Portion des Getränkes, dessen Name sich in unserem Geist ganz besonders mit dem Roast Beef von Alt-England verknüpft, notwendige Ingredienzien zu bestellen. Ich meine Punsch.« »Unter gewöhnlichen Umständen würde ich nicht wagen, die Nachsicht von Miss Trotwood und Miss Wickfield in Anspruch zu nehmen, aber...« »Was mich betrifft«, sagte meine Tante, »so werde ich mit dem größten Vergnügen auf ihr Wohl und ihr zukünftiges Glück trinken.« »Und ich auch«, sagte Agnes mit einem Lächeln. Mr. Micawber eilte sofort in die Schenkstube hinunter, wo er ganz zu Hause zu sein schien, und kehrte bald mit einem dampfenden Krug zurück. Ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass er die Zitronen mit seinem eigenen Taschenmesser geschält hatte, das, wie es sich für das Messer eines echten Hinterwäldlers schickt, ziemlich einen Fuß lang war und dass er nicht ohne einige Grazie auf seinem Rockärmel abwischte. Mrs. Micawber und die beiden älteren Glieder der Familie waren, wie ich jetzt entdeckte, im Besitz derselben ansehnlichen Waffe, wie ein jedes von den kleinen Kindern an seinem Körper an einer starken Schnur einen hölzernen Löffel an sich trug. Als eine ähnliche Vorbereitung auf das Leben zur See und in der Wildnis schenkte Mr. Micawber den Punsch anstatt in Weingläser, was er leicht hätte tun können, denn es stand ein ganzer Tisch voll im Zimmer, in abscheuliche Kännchen von Weißblech ein, und ich habe ihn nie mit so großer Lust trinken sehen als jetzt aus seinem eigenen Kännchen, das er am Schluss des Abends mit inniger Freude in die Tasche steckte. »Die Üppigkeiten des alten Landes«, sagte Mr. Micawber, »mit einem außerordentlichen Genuss an dieser Entsagung, geben wir auf. Die Bewohner des Urwaldes können natürlich nicht erwarten, an den Verfeinerungen des Landes der Freien teilzunehmen.« In diesem Augenblicke trat ein Bursche herein und meldete, dass jemand Mr. Micawber sprechen wollte. »Ich habe eine Ahnung«, sagte Mrs. Micawber und setzte ihr blechernes Kännchen aus der Hand, »dass es ein Mitglied meiner Familie ist.« »Wenn das der Fall ist, liebe Frau«, bemerkte Mr. Micawber mit seinem gewöhnlichen Aufbrausen, wenn er auf diesen Gegenstand kam, »so kann das Mitglied deiner Familie, wer er, sie oder es immer sein mag, da es uns ziemlich lange hat warten lassen, vielleicht auch jetzt warten, bis es mir gefällt.« Micawber, sagte seine Frau in leisem Tone, »in einem Augenblick wie dieser, nicht ist es billig«, sagte Mr. Micawber und stand auf, »dass jede kleine Schuld gleich Tadel fände. Emma, du hast recht.« Der Verlust, Micawber, bemerkte seine Frau, hat meine Familie, nicht dich, betroffen. Wenn meine Familie endlich fühlt, um wie viel sie sich durch ihr eigenes Benehmen in der Vergangenheit gebracht hat und jetzt die Hand der Freundschaft dazu reichen wünscht, so stoße sie nicht zurück. »Liebe Frau«, gab er zurück, »so sei es. Wenn nicht ihretwegen, dann meinetwegen, Micawber«, sagte seine Frau. »Emma«, entgegnete er, »diese Ansicht der Frage ist in einem solchen Augenblick unwiderstehlich. Ich kann mich selbst jetzt nicht bestimmt verpflichten, deiner Familie um den Hals zu fallen, aber durch mich soll dem jetzt wartenden Mitglied deiner Familie die Wärme des Herzens nicht erstarren.« Mr. Micawber entfernte sich und blieb eine kurze Zeit aus, während welcher Zeit Mrs. Micawber nicht ganz frei von Befürchtung war, es möchte zwischen ihm und dem Mitglied Streit entstanden sein. Endlich erschien derselbe Bursche wieder und gab mir einen mit Bleistift geschriebenen Zettel, auf dem in Advokatenmanier »Hieb contra Micawber« stand. Aus diesem Dokument erfuhr ich, dass Mr. Micawber abermals in Haft sich in einem letzten Paroxysmus der Verzweiflung befände und dass er mich bat, ihm durch den Überbringer sein Messer und seine zinnerne Kanne zu schicken, da sie vielleicht in dem ihm noch übrigen kurzen Rest seiner Tage im Kerker nützen könnten. Er bat mich auch als einen letzten Freundschaftsbeweis, seine Familie nach dem Armenhause des Kirchspiels zu begleiten und zu vergessen, dass ein solches Geschöpf wie er jemals gelebt habe. Natürlich beantwortete ich diesen Zettel damit, dass ich mit dem Burschen hinunterging und das Geld bezahlte. Ich fand hier Mr. Micawber in einer Ecke sitzen und den Sheriffsbeamten, der ihn in Haft genommen, mit grimmigen Blicken betrachten. Nach seiner Freilassung umarmte er mich mit der größten Herzlichkeit und trug die Summe in sein Taschenbuch ein, wobei er, wie ich mich noch erinnere, sehr viel Gewicht auf einen halben Penny legte, den ich unversehens ihm nicht angegeben hatte. Dieses wichtige Taschenbuch erinnerte ihn noch zur rechten Zeit an ein anderes Geschäft. Als wir wieder in das Zimmer traten, wo er seine Abwesenheit damit entschuldigte, dass sie durch Umstände, über welche er keine Macht besitze, veranlasst worden sei, zog er einen großen Bogen Papier aus der Tasche, der klein zusammengebrochen und über mit langen Zahlenreihen bedeckt war. Ich glaube, außer in einem Rechenbuch sind mir nie solche Summen zu Gesicht gekommen. Es waren Rechnungen von Zins auf Zins für ein Kapital von 41, 10, 11,5 auf verschiedenen Terminen zahlbar. Nach einer sorgfältigen Prüfung dieser Termine und einer detaillierten Abschätzung seiner Einkünfte hatte er die Summe genommen, welche diesen Hauptbetrag mit Zins auf Zins für 2 Jahre, 15 Kalendermonate und 14 Tage von heute an repräsentierte. Über diesen Gesamtbetrag hatte er eine sehr zierliche Schuldverschreibung ausgestellt, die er sofort mit vielen Danksagungen Traddles übergab als vollständige Tilgung seiner Schuld, wie es sich zwischen Männern gebührt. »Ich habe immer noch eine Ahnung«, sagte Mrs. Micawber und schüttelte gedankenvoll den Kopf, »dass meine Familie vor unserer Abreise erscheinen wird.« Offenbar hatte auch Mr. Micawber seine Ahnungen über diese Sache, aber er tat sie in seine Zinnkanne und verschluckte sie. »Wenn Sie unterwegs Gelegenheit finden, Briefe nach Hause zu schicken, Mrs. Micawber«, sagte meine Tante, »so müssen Sie uns natürlich Nachricht von sich geben.« »Liebe Miss Trotwood«, gab sie zur Antwort, »ich werde mich nur zu glücklich schätzen bei dem Gedanken, dass jemand von uns Nachricht erwartet. Ich werde nicht unterlassen, Briefe zu schreiben. Ich hoffe, Mr. Copperfield wird als ein alter und vertrauter Freund nichts dagegen haben, wenn er zuweilen Nachricht von jemandem empfängt, der ihn kannte, als die Zwillinge noch ohne Bewusstsein waren. Ich sagte, dass ich von ihr zu hören hoffe, sobald sich Gelegenheit fände. Wenn es dem Himmel gefällt, wird oft solche Gelegenheit da sein, sagte Mr. Micawber. In dieser Jahreszeit ist das Meer nur eine Flotte von Schiffen und wir müssen bei der Überfahrt viele treffen. Es ist eine kurze Reise, sagte Mr. Micawber und spielte mit seinem Augenglas. Die Entfernung ist eine reine Einbildung. Ich denke jetzt, wie seltsam es war, aber wie ganz ähnlich Mr. Micawber, dass er bei einer Reise von London nach Canterbury sprach, als ob er nach den fernsten Enden der Welt ginge und am Vorabend einer Fahrt von England nach Australien wie von einem kleinen Ausflug über den Kanal. Auf der Reise werde ich mich bemühen, sagte Mr. Micawber, Ihnen gelegentlich eine Geschichte zu erzählen, und die melodiöse Stimme meines Sohnes Wilkins wird gewiss am Galionenfeuer annehmbar gefunden werden. Wenn Mrs. Micawber ihre Seebeine anhat, ein Ausdruck, den man hoffentlich nicht unschicklich finden wird, wird sie Ihnen gewiss das Lied vom kleinen Däumling singen. Sicherlich werden wir oft von unserem Bug Meerschweine und Delfine erblicken, und interessante Gegenstände werden bald auf dem Backborde, bald auf der Steuerbordseite entdeckt werden. Kurz, sagte Mr. Micawber mit der alten großartigen Miene, aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir alles oben und unten so interessant finden, dass wir, wenn der Ausguck von dem großen Topmast herab Land ruft, höchlichst erstaunt sein werden. Mit diesen Worten trank er den Restpunsch aus seiner Zinnkanne aus, als ob er die Reise vollendet und einen Examen erster Klasse vor den höchsten Marinebehörden gemacht hätte. »Meine vornehmste Hoffnung, lieber Mr. Copperfield, ist, dass wir in einigen Zweigen unserer Familie wieder in unserem alten Vaterlande leben können«, sagte Mrs. Micawber. »Zürne nicht, Micawber. Ich meine jetzt nicht meine eigene Familie, sondern unsere Kindeskinder.« »So kräftig auch der Absenker ist«, sagte Mrs. Micawber mit Kopfschütteln, »so kann ich doch den Mutterbaum nicht vergessen, und wenn unser Geschlecht Ehren und Reichtum erwirbt, so muss ich gestehen, ich wünsche, dass dieser Reichtum in die Schatzkisten Britanniens fließen möge.« »Meine Liebe«, sagte Mr. Micawber, »Britannia muss Vorlieb nehmen. Ich muss gestehen, dass sie niemals viel für mich getan hat und dass ich keine besonderen Wünsche hinsichtlich dieser Sache hege.« Micawber, entgegnete Mrs. Micawber, »hierin hast du Unrecht. Micawber, du gehst in jenes ferne Land, um das Band zwischen dir und Albion zu stärken, aber nicht zu schwächen.« »Das fragliche Band, meine Liebe«, gab Mr. Micawber zurück, »hat mir oft eine solche Last persönlicher Verpflichtungen auferlegt, dass ich mich vor der Anknüpfung jedes anderen Bandes scheuen sollte.« »Micawber«, entgegnete Mrs. Micawber, »hierin muss ich abermals sagen, bist du im Unrecht. Du kennst deine Kräfte nicht, Micawber, und diese gerade werden, selbst bei dem Schritt, den du zu tun im Begriff stehst, die Bande zwischen dir und Albion befestigen.« Mr. Micawber saß in seinem Lehnstuhl mit emporgezogenen Augenbrauen und nahm Mrs. Micawbers Ansichten halb an und wies sie halb zurück, so sehr er ihre Voraussicht anerkannte. »Lieber Mr. Copperfield«, sagte Mrs. Micawber, »ich wünsche, dass Mr. Micawber seine Lage begreife. Es scheint mir von der höchsten Wichtigkeit zu sein, dass Mr. Micawber von der Stunde seiner Einschiffung an seine Lage begreift. Ihre alte Bekanntschaft mit mir, lieber Mr. Copperfield, wird Ihnen sagen, dass ich nicht den sanguinischen Charakter Mr. Micawbers teile. Mein Charakter ist, wenn ich so sagen darf, im höchsten Grade praktisch. Ich weiß, dass wir eine lange Reise vor uns haben. Ich weiß, dass sie viel Entbehrungen und Unbequemlichkeiten mit sich führen wird. Ich kann meine Augen vor diesen Tatsachen nicht verschließen, aber ich weiß auch, was Mr. Micawber ist. Ich kenne die schlummernden Kräfte Mr. Micawbers, und deswegen halte ich es für unendlich wichtig, dass Mr. Micawber seine Lage begreift. »Liebe Frau«, bemerkte er, »vielleicht wirst du mir die Bemerkung erlauben, dass einige Möglichkeit vorhanden ist, dass ich meine Lage in dem gegenwärtigen Augenblick doch begreife.« »Ich glaube nicht«, Micawber gab sie zurück, »nicht ganz. Lieber Mr. Copperfield, Mr. Micawbers Fall ist kein gewöhnlicher. Mr. Micawber geht in ein entlegenes Land mit dem ausgesprochenen Zwecke, dass er dort zum ersten Mal vollkommen verstanden und gewürdigt werde. Ich wünsche, dass Mr. Micawber sich auf die Galeon des Schiffes stellt und mit fester Stimme sagt, »Dieses Land will ich erobern. Habt ihr Ehre? Habt ihr Reichtümer? Habt ihr Ämter mit hohen Besoldungen? Bringt sie mir da. Sie sind mein.« Mr. Micawber blickte uns alle der Reihe nach an und schien zu meinen, dass in diesen Gedanken ein Teil Wahrheit wäre. »Ich will, dass Mr. Micawber, wenn ich mich so ausdrücken darf«, sagte Mrs. Micawber in ihrem belehrenden Ton, »der Cäsar seines eigenen Glückes wird. Das, mein lieber Mr. Copperfield, scheint mir seine wahre Lage zu sein. Von dem ersten Augenblick dieser Reise an wünsche ich, dass Mr. Micawber sich auf dieses Schiffes Galeon stellt und sagt, genug des Wartens, genug der Täuschung, genug der beschränkten Mittel. Das war in dem alten Vaterlande, das ist das Neue. Nennt eure Söhne, bringt sie her.« Mr. Micawber schlug mit entschlossener Miene die Arme übereinander, als ob er auf der Galionsspitze stände. »Und wenn er seine Lage begreift«, sagte Mrs. Micawber, »habe ich da nicht recht, wenn ich sage, dass Mr. Micawber seine Verbindung mit Britannien kräftigen und nicht schwächen wird? Ein einflussreicher öffentlicher Charakter tritt in jener Hemisphäre auf, will man behaupten, sein Einfluss werde sich nicht fühlbar machen? Kann ich so schwach sein, mir einzubilden, dass Mr. Micawber, der den Zauberstab des Talentes und der Macht in Australien schwingt, nichts in England sein wird? Ich bin nur ein Weib, aber ich würde selbst und meines Papas unwürdig sein, wenn ich mich einer solchen törichten Schwäche schuldig machte.« Die feste Überzeugung Mrs. Micawbers, ihre Gründe seien unwiderleglich, gab ihr einen Ton der Würde, wie ich ihn bei ihr noch nicht gehört hatte. »Und deshalb«, sagte Mrs. Micawber, »wünsche ich nur umso mehr, dass wir in einer späteren Zukunft wieder den vaterländischen Boden betreten. Mr. Micawber kann vielleicht, ich kann nicht umhin, die Wahrscheinlichkeit zu verhehlen, dass es geschehen wird, eine Seite im Buche der Geschichte werden, und er muss dann seine Vertreter in dem Lande haben, das ihn geboren und das ihm keinen Wirkungskreis gab.« »Liebe Frau«, bemerkte Mr. Micawber, »es ist unmöglich für mich, nicht von deiner Liebe gerührt zu sein. Ich bin stets bereit, deiner natürlichen Einsicht nachzugeben. Was geschehen soll, wird geschehen. Der Himmel verhüte, dass ich meinem Vaterlande einen Teil des Reichtums missgönnen sollte, den vielleicht unsere Nachkommen anhäufen.« »Das ist brav«, sagte meine Tante und nickte Mr. Peggotty zu, »und ich trinke auf meine Freundschaft für euch alle und möge euer jeder Segen und Erfolg haben.« Mr. Peggotty setzte die beiden Kinder, die er auf den Knien geschaukelt hatte, nieder, um mit Mr. und Mrs. Micawber auf unser aller Wohl zu trinken, und als er und die Micawbers sich herzlich als Schicksalsgefährten die Hände schüttelten und sein gebräuntes Gesicht sich mit einem Lächeln erhellte, da erkannte ich, dass er überall, wo er hingehen mochte, durchkommen, sich einen guten Namen machen und geliebt werden würde. Selbst die Kinder mussten mit dem hölzernen Löffel ein Töpfchen Punsch aus Mr. Micawbers Kanne nehmen, um uns damit zuzutrinken. Als dies geschehen war, standen meine Tante und Agnes auf und schieden von den Auswanderern. Es war ein schmerzlicher Abschied. Alle weinten, die Kleinen hingen sich bis zuletzt an Agnes, und wir verließen die arme Mrs. Micawber in einem sehr betrübten Zustande, schluchzend und weinend bei dem trüben Lichte, das dem Zimmer vom Flusse aus Ähnlichkeit mit einem elenden Leuchtturm gegeben haben muß. Ich ging nächsten Morgen wieder nach dem Gasthaus, um zu sehen, ob sie fort seien. Sie waren schon früh um 5 Uhr in einem Boot abgefahren. Für mich war es ein wunderbares Beispiel der Lehre, welches solche Abschiede verursachen, dass, obgleich meine Gedanken sie erst seit gestern Abend mit dem wackeligen Wirtshaus und der hölzernen Treppe nach dem Flusse verbanden, mir beide doch jetzt, wo sie nicht mehr da waren, öde und verlassen erschienen. Am folgenden Nachmittag fuhren meine alte Amme und ich nach Gravesend. Das Schiff lag im Flusse, umgeben von einer Schar von Böten, ein günstiger Wind herrschte und das Signal zum Absegeln wehete von der Mastspitze. Ich nahm sogleich ein Boot und fuhr nach dem Schiffe, drängte mich durch den kleinen Kreis der Verwirrung, deren Mittelpunkt es war, und kam an Bord. Mr. Peggotty wartete auf uns auf dem Verdeck. Er sagte mir, Mr. Micawber sei soeben wieder verhaftet worden, aber zum letzten Mal, und zwar wieder auf Hiebs ansuchen, und er habe nach meinem Wunsche das Geld bezahlt, was ich ihm sogleich wiedergab. Er nahm uns dann mit hinunter in das Zwischendeck, und hier wurde die letzte Furcht, dass er etwas von dem Geschehenen gehört haben könnte, von Mr. Micawber selbst zerstreut, der aus dem Zwielichte hervortrat, seinen Arm mit einer Miene der Freundschaft und Gönnerschaft ergriff und mir sagte, dass sie seit vorgestern Abend kaum einen Augenblick voneinander getrennt gewesen wären. Der Anblick war mir so seltsam und so verwirrt und dunkel, dass ich anfangs kaum etwas erkennen konnte, aber allmählich wurde es mir klarer vor den Augen. Sie gewöhnten sich mehr an die Dunkelheit und es war mir, als ob ich mitten in einem Gemälde von Ostade stände. Zwischen den großen Balken, Planken und Bolzen des Schiffes und den Schlafstellen und Kisten, Paketen und Fässern und bunter Haufen verschiedenen Gepäcks, hie und da von einer von der Decke herabhängenden Laterne und anderswo von dem gelben Tageslicht erleuchtet, das sich durch die Luftsegel oder eine Luke herein verirrte, standen dicht gedrängt Gruppen von Leuten, die neue Freundschaften schlossen, Abschied voneinander nahmen, sprachen, lachten, weinten, aßen und tranken. Einige hatten sich schon in dem ihnen zugewiesenen paar Fuß Raum eingerichtet, hatten ihre kleine Wirtschaft in Ordnung gebracht und zarte Kinder saßen auf ihren Stühlchen. Andere verzweifelten daran, einen ruhigen Platz zu finden und irrten trostlos umher. Von Säuglingen an, die bloß 1 oder 2 Wochen Leben hinter sich hatten, bis zu krummen Greisen und Greisinnen, die nur 1 oder 2 Wochen Leben vor sich zu haben schienen, von Ackerknechten, die buchstäblich englische Erde an ihren Stiefeln mit sich fortnahmen, bis zu Schmieden, die Proben ihres Berufes und Rauchs auf der Haut trugen, schien jedes Alter und jede Beschäftigung in dem engen Raume des Zwischendecks zusammengedrängt zu sein. Wie mein Auge sich in dem Raum umsah, glaubte ich an einer offenen Stückpforte eines von den kleinen Micawbers neben einer Gestalt wie Emily sitzen zu sehen. Sie zog zuerst meine Aufmerksamkeit durch eine andere Gestalt auf sich, die mit einem Kuss von ihr schied, und wie sie ruhig durch das Gewühl schwebte, erinnerte sie mich an Agnes. Aber in der raschen Bewegung und Verwirrung und in der Unordnung meiner eigenen Gedanken verlor ich sie wieder, und ich wusste nur, dass die Zeit gekommen war, wo alle Besucher das Schiff verlassen sollten, dass meine Amme auf einer Kiste neben mir weinte und dass Mrs. Gummidge mit Hilfe eines jüngeren Frauenzimmers in schwarzen Kleidern sich viel mit Mr. Peggottys Gepäck zu schaffen machte. »Noch ein letztes Wort, Master Davy«, sagte er. »Ist noch etwas vergessen, ehe wir scheiden?« »Eins«, sagte ich, »Martha.« Er legte die Hand auf die Achsel des jüngeren, schwarzgekleideten Frauenzimmers und Martha stand vor mir. »Gott segne Sie, Sie, guter Mann«, rief ich, »Sie nehmen Sie mit.« Sie antwortete für ihn mit einer Tränenflut. Ich konnte nicht reden, aber drückte ihm kräftig die Hand, und wenn ich jemals einen Menschen geliebt und geehrt habe, so liebte und ehrte ich diesen von Herzen. Die Besucher mussten jetzt fort. Die größte Prüfung blieb mir noch übrig. Ich sagte ihm, was der Edle, der gestorben war, mir zum Abschied aufgetragen hatte. Es rührte ihn tief, aber als er mir zur Rückantwort viele Worte der Liebe und der Teilnahme für diese tauben Ohren auftrug, da rührte er mich noch mehr. Die Zeit des Abschieds war da. Ich umarmte ihn, nahm meine weinende Amme in die Arme und eilte fort. Auf dem Deck nahm ich Abschied von Mrs. Micawber. Sie erwartete selbst jetzt noch halb verzweifelt ihre Familie und ihre letzten Worte waren, dass sie Mr. Micawber niemals verlassen werde. Wir stiegen in unser Boot und warteten eine kleine Strecke vom Schiff, um es abfahren zu sehen. Es war ein schöner, stiller Sonnenuntergang. Das Schiff lag zwischen uns und dem roten Lichte und jedes dünne Tau und jede Spiere zeichneten sich scharf ab von der purpurnen Glut. Einen zugleich so schönen, so trauervollen und so hoffnungsvollen Anblick wie dieses herrliche Schiff, das ruhig auf dem wogenden Wasser lag, während alle Lebendigen an Bord sich auf die Schanzen drängten und dort einen Augenblick barhäuptig und schweigend standen, sah ich nie. Nur einen Augenblick schweigend. Wie der Wind die Segel füllte und das Schiff sich zu bewegen anfing, da erschollen aus allen Booten drei donnernde Hurras, welche die auf dem Schiff beantworteten und die wieder beantwortet und wieder beantwortet wurden. Mein Schmerz machte sich Luft, als ich diesen Ton hörte und die Hüte und Taschentücher schwenken sah. Dann erblickte ich sie. Ja, ich erblickte sie, neben ihrem Onkel zitternd auf seine Schultern gestützt. Er wies eifrig auf uns und sie sah uns und winkte uns ihren letzten Abschied zu. Ja, Emily, schöne und welke Blume, halte dich an mit der äußersten Kraft deines gebrochenen Herzens, denn er hat an dir gehangen mit der ganzen Kraft seiner großen Liebe. Beide, von dem rosigen Licht beschienen und hoch auf dem Verdeck stehend, sie an ihn sich lehnend und er sie festhaltend, schwanden sie mir aus den Augen. Ein feierliches Bild. Die Nacht war auf die kentischen Hügel herabgesunken, als wir an das Ufer ruderten, und war düster auf mich gesunken. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 8. Februar 2025. Ende von David Copperfield, Band 9, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt.